Aber warum, Lucchini? Warum haben Sie die Kaiserin Elisabeth ermordet? Alla malora! Antworten Sie, Luigi Lucchini! Warum? Warum? Nacht für Nacht dieselbe Frage. Seit 100 Jahren. Was soll die Fragerei? Mörder, ich bin tot. Das gemeine Attentat auf die Kaiserin von Österreich. Fatti fortere. Nennen Sie endlich die Hintergründe. Die Hintergründe? Ich habe sie ermordet, weil sie es wollte. Reden Sie keinen Unsinn. Sie wollte es. Dafür gibt es ehrenwerte Zeugen. Was für Zeugen sollen das sein? Ihre Zeitgenossen, bitte sehr, kommen alle nicht zur Ruhe und reden immer noch von Elisabeth. Versunken ist die alte Welt, verfault das Fleisch, verblasst der Glanz. Doch wo sich Geist zu Geist gesellt, da tanzt man noch den Totentanz. Lust, Leid, Worte, die uns treibt. Not, Leid, Pflicht, die uns erdrückt. Traum, Tag, alles, was uns bleibt. Rouge, Wahn, der die Welt verrückt. Elisabeth, Elisabeth, selbst hier bist du von uns getrennt. Ein Rätsel, das kein Geist errät. Ein Zeichen, das kein Mensch erkennt. Scheu, schwach, glücklich und verflucht. Wild, wach, einsam und begehrt. Arm, reich, was hast du gesucht? Hart, weich, was hat dich zerstört? War so stolz wie sie, sie verachtete euch, sie hat gelacht über euch. Niemand hat sie je verstanden, nie gab sie die Freiheit auf. Sie wollte in das Dunkel blicken, sie hat gesehen, was wir geblutet und uns erschrank, hat sie gelebt. Seine Majestät, der Tod. Was hat es zu bedeuten, dies alte Lied, das mir seit jenen Zeiten die Brust durchglüht. Engel nennen's Freude, Teufel nennen's Pein. Menschen meinen, es muss Liebe sein. Mein Auftrag heißt zerstören, ich tu es kalt. Ich hol die mir gehören, jung oder alt. Weiß nicht, wie geschehen kann, was es gar nicht gibt. Doch es stimmt, ich habe sie geliebt. Sie weichen aus, Lucchini. Liebe, Tod, erzählen Sie keine Märchen. Aber wenn ich es Ihnen sage, sie liebte den Tod. Und er liebte sie. Zum letzten Mal, Lucchini. Wir waren Ihre Hintermänner. Der Tod, nur der Tod. Das Motiv, Lucchini,